Im Oktober 1945 war ich bereits wieder in Deutschland und bereitete mich auf meine erste große journalistische Arbeit vor, die Berichterstattung über den Kriegsverbrecherprozess in Nürnberg. 2 Monate zuvor waren die beiden Atombomben auf Japan gefallen und damit war der Zweite Weltkrieg auch im Pazifik endgültig zu Ende gegangen.